wenn dir dein Kampf vergeblich scheint? Ist darum Jesu Sieg auf Golgatha vergeblich gewesen und hat der Feind dort gesiegt? Nein, darum ist dein Kampf vergeblich, weil du dem Feind den Triumph in die Hand gibst, nämlich das Wort vergeblich. Sage ihm stattdessen von nun an die Wahrheit, es ist vollbracht und Jesu Sieg wird sich an dir auswirken zu seiner Zeit.